Das Basketballspiel. Aufgepasst! Hier kommt Skys Super Flugschuss! Ich krieg jeden Ball in den Korb. Sky, Rocky und Marshall waren schon seit Stunden mit Bürgermeisterin Gutherz und ihrem Huhn Henrietta auf dem Sportplatz und spielten Basketball. Die Bürgermeisterin hatte dafür ein paar Meter vor dem Korb ein Trampolin aufgebaut, damit die Hunde hoch genug hüpfen konnten. Und Sky traf wirklich immer. Sehr gut, Sky. Rocky, jetzt bist du dran. Rocky rockt und trifft jeden Ball. Aufgepasst! Rocky sprang aufs Trampolin. Die Bürgermeisterin warf ihm den Ball zu und der kleine Mischling beförderte ihn geradewegs in den Korb. Ja, gut gemacht, Marshall, und jetzt du. Warum nicht? Hier kommt der berühmte Dalmatinerwurf. Der Ball kam angeflogen. Marshall machte einen Riesensatz, landete auf dem Ball und flog auf ihm quer über das Spielfeld. Und als er endlich landete, riss er dabei Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf glatt von den Füßen. Pass doch auf, tollpatschiger Dackel! Tut mir leid, Herr Bürgermeister. Und übrigens, ich bin ein Dalmatiner. Bürgermeisterin Gutherz half ihrem Kollegen auf. Entschuldigung, wir spielen gerade Basketball. Geht es Ihnen gut? Nur ein kleiner Plumps auf mein zartes Hinterteil. Zartes Hinterteil? Oh, das war wirklich ein guter Witz, Herr Nachbar. Sehr schön. Ja, nun, wenn Ihre Hunde Unterricht brauchen, wäre die unbesiegbare Mannschaft aus meiner Stadt gerne bereit, auszuhelfen. Ha! Ihre Mannschaft wäre sicher nicht mehr lange unbesiegt, wenn sie gegen unsere antreten würde. Meinen Sie wirklich? Meine Mannschaft wäre durchaus zu einem kleinen Spiel bereit. Na, dann bringen Sie Ihre Spieler mal her. Wir werden sehen, ob Ihre Mannschaft besser spielt. Abgemacht. War das wirklich so eine gute Idee? Oh-oh. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, meine Spieler müssen sich auf dieses babyleichte Spiel vorbereiten. Doch, da gab es ein kleines Problem. Frau Bürgermeisterin, haben Sie nicht etwas vergessen? Oh, Schlüssel, Portemonnaie, Hühnchen. Hab nichts vergessen. Doch. Allerdings. Die Abenteuerbucht hat überhaupt keine Basketballmannschaft. Ist das wahr? Das ist ja eine Riesenkatastrophe. Wie sollen wir gegen unsere Nachbarn gewinnen, wenn wir gar keine Basketballmannschaft haben? Was machen wir nur? Was machen wir nur? Was machen wir nur? Wir rufen immer Ryder an, wenn wir mal Hilfe brauchen. Ja, Henrietta, ruf Ryder an. Die Bürgermeisterin hielt dem Huhn ihr Handy vor den Schnabel. Und das begann sofort auf die Zahlen zu picken. Hier ist Ryder. Hallo Henrietta, was gibt's? Ja, ich bleib dran. Ich habe ein Basketballspiel gegen die Nachbarstadt abgemacht, obwohl wir gar keine Mannschaft haben. Dann brauchen wir jetzt eben eine. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein für Basketball. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde machten sich sofort auf den Weg. Marshall war wie immer der Letzte und hatte den Basketball dabei. Als die anderen in den gläsernen Fahrstuhl sprangen, warf er den Ball hoch in die Luft. Seht mal, Leute, was ich kann! Marshall traf ihn mit den Hinterpfoten. Der Ball flog nach vorn in den Fahrstuhl, prallte ab, flog zurück. Ha, ausgewichen! Traf Marshall am Po und schob ihn in den Fahrstuhl. Und dann kam noch jemand angerannt. Wartet, ich komme mit! Was? Die Bürgermeisterin war noch nie von Anfang an bei einem Einsatz dabei gewesen. Doch der Fahrstuhl fuhr los und wie immer schlüpften die Fellfreunde auf dem Weg hinauf in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken und Helmen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Entschuldigung, darf ich mal durch? Ryder war ziemlich überrascht, als sich nun die Bürgermeisterin nach vorne drängte. Danke, dass ihr sofort gekommen seid. Wir haben... ein riesengroßes, fast unlösbares Problem. Wir haben ein Basketballproblem. Genau, wir brauchen eine Basketballmannschaft, die morgen gegen die aus der Nachbarstadt antritt. Ja, Bürgermeister Besserwisser hält seine Mannschaft für unbesiegbar. Wir geben unser Bestes. Das wäre sehr schön. Und es wäre nicht schlecht, wenn ihr gewinnen würdet. Wir haben nur einen Tag, um uns vorzubereiten. Chase, du wirst mit deiner Trillerpfeife, dem Megafon und den Hütchen das Training der Mannschaft leiten. Das ist ein Fall für Chase. Marshall, als Rettungssanitäter musst du Eis und Wasser bereitstellen, damit sich die Spieler zwischendurch abkühlen können. Marshall ist bereit. Wuh, wuh, Rettungshund. Und die anderen sind die Basketballspieler der Abenteuerbucht. Ab sofort wird nicht mehr ausgeruht. Helfer auf vier Pfoten, ihr müsst sofort, Ryder, was sagst du noch? Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder rutschte die große Stange hinunter, die bis ins Erdgeschoss zu seinem Quad reichte. Marshall und Chase nahmen lieber die Rutsche. Sie reichte genau bis zu ihren Fahrzeugen. Und jeder wusste genau, was er zu tun hatte. Deshalb war Chase auch ziemlich überrascht, als auf einmal die Bürgermeisterin neben ihm landete. Also, worauf warten wir noch? Das ist ein Basketball-Notfall. Oh, Chase, stellst du bitte die Sirene an? Das finde ich toll. Henrietta anscheinend auch. Die Freunde fuhren direkt zum Sportplatz. Sie hatten keine Zeit zu verlieren. Und kaum waren alle da, begann Chase auch schon mit dem Training. Also, dann zeigt mal, was ihr so drauf habt, Freunde. Marshall musste als erster den Ball um kleine Hütchen herumdribbeln. Aber er verlor das Gleichgewicht und stolperte sogar über die Bürgermeisterin. Vielleicht ein bisschen zu stürmisch, Marshall. Als nächstes übten sie das Zuspielen. Los geht's und schön die Pfoten oben lassen, Zuma. Ryder spielte natürlich auch mit. Geschickt warfen er und die anderen sich den Ball zu. Nur einer fing den Ball meistens nicht. Nein! Marshall. Im Gegenteil, er bekam sogar einen an den Kopf. Entschuldige, Marshall. Schon ging das Training weiter. Dafür musste Rocky sich neben ein Katapult stellen, vor dem viele Bälle lagen. Das ist unsere nächste Übung. Bringt die Bälle in den Korb. Rubble, Zuma und Sky rannten zum Basketballkorb. Rubble stellte sich genau darunter, Zuma kletterte auf seinen Rücken und ganz oben stand Sky. Schon kam der erste Ball angeflogen, den die Cockapoo-Dame ohne Probleme im Korb versenkte. Es folgte Ball Nummer 2. Ich hab ihn! Das ist meiner! Marshall kam angerannt, sprang und kam so ungeschickt wieder auf, dass er die anderen von den Pfoten riss. Und den Ball fing er leider auch nicht. Das tat dafür aber Sky. Und sie traf wieder. Bürgermeisterin Gutherz war mehr als zufrieden. Wenn das morgen auch so gut läuft, dann wird das unser Spiel, ja. Okay, Freunde, 5 Minuten Pause. Erschöpft streckten die Fellfreunde alle Pfoten von sich. Am nächsten Tag waren alle wieder fit und pünktlich auf dem Sportplatz. Aber die Mannschaft aus dem Nachbardorf sah sehr siegessicher aus. Gegen die wollen wir spielen? Die Spieler waren alle ziemlich groß. Jedenfalls viel größer als die Hunde. Bürgermeister Besserwisser, darf ich Ihnen die Mannschaft der Abenteuerbucht vorstellen? Ihre Mannschaft hat bis jetzt vielleicht jedes Spiel gewonnen. Jedes Spiel? Doch das ist jetzt vorbei. Gegen unsere Mannschaft werden Sie verlieren. Eine Hundemannschaft? Bürgermeisterin Gutherz beugte sich zu Ryder. Ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet. Ihr habt es gehört. Lasst uns alles geben. Sie konnten es schaffen. Nur Marshall ließ die Ohren hängen. Ryder, es ist besser, wenn ich nicht mitspiele. Aber du hast doch so hart trainiert. Es ist nur, weil, wenn sich jemand verletzt, möchte ich schnell helfen. Ist das auch wirklich der Grund? Mhm. Der kleine Dalmatiner nickte. Also gut, du musst natürlich nicht mitspielen, wenn du nicht willst. Aber wenn du es dir anders überlegst, dann sag Bescheid. Beide Mannschaften betraten das Spielfeld. Und Captain Tolpatsch, der Schiedsrichter, stellte sich auf die Mittellinie. Also Spieler, viel Glück bei diesem sagenhaft spektakulären Superspiel. Er warf den Ball in die Luft und das Spiel begann. Leider mit dem ersten Korb fürs Nachbardorf. Und mit dem zweiten. Ha! Sagen Sie Bescheid, wenn Sie aufgeben möchten, Frau Bürgermeisterin. Ganz sicher nicht. Wir sind doch keine ängstlichen Hühnchen. Wie bitte? Henrietta hörte wohl nicht richtig. Das sagt man doch bloß so, meine Liebe. Jetzt hatte Ryder den Ball. Geschickt spielte er zu Chase und der zu Sky, die prompt den nächsten Korb warf. Das gibt's doch nicht. Jetzt erwischte Zuma den Ball, spielte zu Ryder. Ja, gut. Und nun versenkte der den Ball im Korb. Ja, ihr packt das. Ja. Die Mannschaft der Abenteuerbucht spielte immer besser und sicherer. Meiner! Rubble! Und lag bald mit 28 zu 26 vorn. Ich kann es nicht glauben, die Hunde führen. Ich wusste, dass er gewinnt. Aber Bürgermeister Besserwisser hatte noch ein Ass im Ärmel. Einen Auswechselspieler, den er jetzt aufs Feld schickte. Du weißt, was du zu tun hast. Aha. Aber dieser Spieler spielte sehr unfair. Und schon lagen Rocky und Zuma auf der Nase. Foul! Ein Spieler aus der Nachbarstadtmannschaft hat ein Bein gestellt. Eines mit schlimmen Folgen. Oh nein, Marshall? Zuma und Rocky sind verletzt. Du musst sie verarzten. Alles klar, bin unterwegs. Als erstes untersuchte Marshall Rockys Vorderpfote. Röntgenbild. Die tat dem Mischling nämlich ziemlich weh. Nicht gebrochen. Ist nur verstaucht. Danke, Marshall. Verband. Im Nu steckte Rockys Pfote in einem festen grünen Verband. Das tut gleich nicht mehr so weh. Danke. Kein Problem, Rocky. Und jetzt kümmere ich mich um deine Verletzung, Zuma. Dann geht es dir auch gleich besser. Zuma bekam eine Halskrause und einen Verband um seinen Schwanz. Danke, schon besser. Marshall, willst du mitspielen? Was? Ich? Wir brauchen dich. Wenn du nicht mitspielst, sind wir nicht genug Spieler. Ich würde ja gern mitspielen. Ich bin nur so tollpatschig mit dem Ball. Aber wir wollen, dass du mitspielst, Marshall. Ja, es ist völlig egal, wie gut du spielst. Du gehörst zu unserer Mannschaft. Kein Spiel zu schwer, keine Pfote zu klein. Das sahen alle Fellfreunde so. Marshall! Marshall! Marshall! Marshall! Also gut, ich versuch's. Ja! Das Spiel wurde fortgesetzt. Mit einem Freiwurf für die Abenteuerbucht. Ryder schnappte sich den Ball, der aber leider vom Korb abprallte. Ich hab ihn! Aber nicht Marshall erwischte den Ball, sondern einer der Gegner. Und der nächste Punkt ging an das Nachbardorf. Ryder versuchte, den enttäuschten kleinen Dalmatiner zu trösten. Beim nächsten Mal klappt es, Marshall. Das Spiel wurde immer spannender. Beide Mannschaften gaben ihr Bestes, rasten über das Spielfeld und warfen einen Korb nach dem anderen. Oh, wir treffen schon wieder. Die beiden Bürgermeister wurden immer nervöser. Beide wollten unbedingt gewinnen. Kurz vor Schluss stand es 34-36 für die Gegner. Ja, weiter so! Es waren nur noch wenige Sekunden zu spielen, als Ryder noch einmal den Ball erwischte. Aber er stand zu weit vom Korb entfernt. Im Gegensatz zu Marshall. Der Ball kam angeflogen. Marshall sprang, landete auf dem Ball und rollte mit ihm zwischen den Gegenspielern hindurch Richtung Korb. Oh. Durch den Schwung sprang der Ball mitsamt dem kleinen Feuerwehrhund in die Höhe und die beiden landeten genau im Korb. In diesem Moment pfiff Captain Tollpatsch das Spiel ab. Beim Spielstand von 44-43. Guck mal, ich hab den Korb getroffen mit mir selbst. Marshall rutschte durch das Netz und wurde von Ryder aufgefangen. Das hast du gut gemacht, Marshall. Wir haben gewonnen. Ja, ich hab gewusst, dass ihr gewinnt. Nein, war das ein Spiel. Das musste auch Bürgermeister Besserwisser zugeben. Diese Hündchen haben es tatsächlich geschafft. Was für eine tolle Mannschaft. Basketballer holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch, ihr Superspieler. Zur Belohnung gab es Leckerlis für die Fellfreunde, die es sich gut schmecken ließen. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.